Aphorismus. Hermetik und Burgbau. Getreu der Unabhängigkeit eines Menschen, welche dank einer Hermetik seiner inneren Verbundenheit mit dieser Welt vorkommt, kann dieser für sich einen Bereich erhalten, wo er sich aufhalten und bestehen kann, seine Burg also. Eine solche gelte es für sich zu finden. Dort halte man sich auf, wo das gegeben ist, dass der Mensch zu sich findet. Das wäre der richtige Ort dazu. Eine Burg zu errichten aus Holz, Steinen und Metall würde nun aber in der heutigen Zeit nicht der Garant dafür sein können, dass man etwas davon verwirklichen wird, was diese innerliche Veranlagung auffindbar macht. Dazu ist weder die Zeit gegeben, noch steht das Material dafür zur Verfügung. Und doch ist das Schutzbedürfnis des Menschen noch immer ein wichtiges. Um dieses endlich zu erfüllen, bedarf es einer eigentlichen Festung für uns. Diese werde gebildet durch eine eigene Basis. Eine solche bestehe durch das Siegel eines Menschen, welches durch dessen Namen bereits hinreichend verkörpert wird. Das Vorkommen einer Basis für das eigene Dasein wird den Menschen in diesem Leben dahingehend bestärken können, dass er seine Existenz als sinnvoll und gegeben anerkennen kann. Und wir sind dazu nicht alleine nur auf solche Dinge angewiesen, wie sie durch die äußeren Umstände emaniert werden. Ohne den Rückhalt des eigentlichen Geistes von uns selbst zu erfahren, können wir kaum mit etwas Eigenem in dieser Welt bestehen. Ja, wir würden dann nicht einmal etwas aus unseren Versuchen dazulernen können, um endlich etwas Eigenes zu schöpfen. Wie sollen wir es dann aber richtig verstehen können, wie dieses Leben zu führen sein wird? Warum sind uns unsere Hände so stark gebunden? Wenn wir eines eigentlichen Schutzes unserer Dinge dauerhaft entbehren müssen, wird das einmal auf uns selbst in schädlicher Weise zurückfallen können. Wir brauchen dringend gewisse Werte für uns, welche etwas bei uns ausmachen. Auf diese verzichte man nicht grundlos, da sie etwas bedeuten. Alleine nur so erlangt man eine Grundlage für dieses Dasein, indem man zu sich findet und es weiter ausbaut, was man dadurch erhält. Erst dann wird man eine wirkliche Wahl zu einer Verbesserung des Gegebenen haben können. So wird eine eigentliche Wahlfreiheit bei uns aufkommen, welche es bestimmbar macht, wie wir uns in diesem Leben den anderen Menschen gegenüber geben möchten. Wie sonst sollen wir ein selbstbestimmtes Leben führen können als auf diese Weise?